Wir waren sehr verschieden. Ich war arm und du sehr reich. Es trafen aufeinander zwei Welten gar nicht gleich. Ich war gestraft von Sehnsucht, Sehnsucht nach der heilen Welt. Doch diese Welt, die gab es nicht und vor allem nicht für Geld. Jetzt bist du meine Königin, ein Märchen, das ab jetzt beginnt. Du bist die an meine Wunden heilt und das für alle Ewigkeit. Jetzt bist du meine Königin, ein Märchen, das unmöglich schien. Doch werden heute noch wunderbar und bin jetzt immer für dich da. In meinem Leben gab es vorher nie viel Poesie. Gedichte waren für mich eine Art von Ironie. Für mich bist du der Reichtum, bin mit dir vom Glück begehrt. Es ist egal, was andere sagen, du bist alles für mich wert. Jetzt bist du meine Königin, ein Märchen, das ab jetzt beginnt. Du bist die an meine Wunden heilt und das für alle Ewigkeit. Jetzt bist du meine Königin, ein Märchen, das unmöglich schien. Doch werden heute noch wunderbar und bin jetzt immer für dich da, für dich da. Die Zeit steht still, weil ich dich will, weil ich dich will, weil ich dich will. Jetzt bist du meine Königin, du bist du meine Königin, ein Märchen, das ab jetzt beginnt.